Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Wir sind 5 Minuten alleine unter uns hier im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wir haben wie immer montags eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anrufer heute Morgen, eigentlich ist es ja schon heute Morgen, heute Nacht, Camela und Nicola, beide 12 Jahre alt. Nee, ich bin 13. Hey, mit wem rede ich gerade? Ja, mit Camela. Du bist schon 13? Ja. Entschuldige. Ja, ist nicht schlimm. Mensch. Camela, warum, Mensch, du musst da eigentlich, oder ihr müsst ja schon längst in den Federn sein, oder? Ach Quatsch, auf Klassenfahrt ist das doch normal, dass man so lange aufbleibt. Hey, ihr seid auf Klassenfahrt? Ja. Wir sind hier im Wipperfit, sag ich schon, auf der Freusburg in Kirchen. Kenn ich gar nicht. Ja, ist so eine große Burg. Ist es schön? In der Nähe von Siegen. Ja, ist es schön da? Ja, super schön eigentlich. Das ist witzig hier. Mann. So ist so ein bisschen altertümlich halt, aber ist ganz witzig eigentlich. Und ihr beide, seid ihr alleine im Zimmer oder sind noch mehr Leute? Nee, wir sind eigentlich zu viert aufs Zimmer. Ja. Aber da wir jetzt vorhin den anderen Mädels erzählt haben, dass wir bei den, dass wir jetzt vielleicht auf Radio sind, dann sind die alle hier rübergekommen und wollen jetzt hören. Hallo Mädels. Hallo. Also es sind nur Mädchen. Ja. Keine Jungs dabei. Ja, die Jungs sind alle auf einer anderen Etage. Und ach so. wenn wir dann da hingehen, dann müssen wir Spüldienst machen. Und die Spülmaschine, die ist endscheiße. weil wenn man die dann, also wenn man die Teller da reintut, ja, dann werden die gar nicht richtig sauber. Sag los. Das ist endblöd. Mensch. Ja. Euer Lehrer, weiß der Bescheid, dass ihr jetzt telefoniert? Gut, doch, die eine Lehrerin weiß das, die fand das auch cool. Aber die hat gesagt, sie sollen jetzt in unsere Zimmer. Die andere, die dreht immer am Rad. Die kriegt immer voll ihre Krämpfe her. Die kommt ran und dann sagt die, das ist deine Unverschämtheit. Dann wollen wir auch nicht zu laut sprechen, damit die gar nicht aufgeweckt wird. Wahrscheinlich schlummert die schon tief. Ja, deswegen. Deswegen habt ihr eigentlich angerufen, einfach so, um mir das mal zu erzählen, dass ihr auf Klassenfahrt seid? Ja, nee, also wir haben eigentlich so, wir sind da so drauf gekommen, also wir hatten Langeweile, wir wollten eigentlich so die Nacht durchmachen. Haben wir so in unserem Handy durchgeguckt, ja? Und dann haben wir erstmal so bei unseren Klassenkameraden angerufen, dann war der Vater drin, haben wir den ein bisschen geärgert. Und dann haben wir so, wollten wir bei 1 Live anrufen, weil wir haben schon mal gehört, dass da dieses Domian ist. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt ist es ja schon so spät, jetzt können wir da mal anrufen, wie das da ist und so. Und so geht das und schon seid ihr jetzt hier in der Sendung. Ja. Ist ja eine tolle Sache. Ja, jetzt wollt ihr jetzt echt die ganze Nacht durchmachen? Ja, sicher. Das ist ja jetzt... Aber ich sehe schon kommen, so in 2-3 Stunden, wenn es so 3 ist, halb 4, dann schnarchen alle Mädchen und liegen in der Ecke. Nee, auf keinen Fall. Wir sind ja vorletzte Nacht auch bis 4 Uhr aufgeblieben. Echt? Ich meine, da wollten wir zwar durchmachen, aber... Also dann seid ihr doch jetzt schon todmüde und hundemüde, oder? Nö, eigentlich nicht. Ja, was habt ihr denn die Nacht vor? Was wollt ihr denn noch machen? Ja, also wir haben hier so Vorrate, so zum Essen, ja. Mhm. Und dann wollen wir uns hier noch ein paar Sachen reinfressen, sag ich jetzt mal so. Dann wollen wir noch ein bisschen so über den Flur laufen. Und das ist auch eine spannende Sache. Radio hören. Ja. Ja. Eigentlich so 1 Live. Wir sind schon ganz froh, dass wir hier 1 Live empfangen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Andere Sender, ich muss euch wirklich mal loben. Euer Sender ist wirklich gut. Finde ich gut, dass du uns lobst. Ja. Finde ich wirklich klasse. Nämlich weil diese anderen, weil wir haben einmal den Sender verschoben und dann war da so eine Volksmusik, die dachte ich spinne. Hör mal, was ist denn morgen eigentlich angesagt, den Tag über? Nicht, dass ihr dann völlig in den Seilen hängt. Ach nee, wir sind heute nicht zum Frühstück gekommen, weil wir waren so müde. Mm. Und dann hat diese eine Lehrerin uns ausgemeckert, das sei ja verboten, nicht zum Frühstück zu kommen. Mm-hmm. Aber wenn wir morgen früh müde sind, dann komme ich immer noch nicht. Weil die kann mich bitte nicht zwingen, zum Frühstück zu kommen. Nee, kann die nicht. Ja. Kann also, was ist denn so sonst auf dem Programm morgen? Irgendwelche Ausflüge oder? So morgen auf dem Programm ist so, weiß ich nicht so, ich glaube, ach ja, morgen müssen sie irgendwie so einen Graf und so eine Gräfin. Also unsere Lehrer, die verkleiden sich, weil wir haben ja hier so 5 Klässler und die glauben das natürlich. Die verkleiden sich als Graf und Gräfin. Ach so. Und dann müssen wir die irgendwie so überreden. Also morgen steht an, 5 Klässler verarschen. Ja, so ungefähr. Mehr oder weniger. Ja, und dann, was steht noch morgen an? Ja, dann die Proben halt, weil wir fahren ja halt von der Theater AG, vom Chor und so, halt so Sachen. Ja, und dann üben wir morgen noch so 2 Stunden oder so. Ja. So, Camela, jetzt würde ich mal sagen, grüßt ihr alle nochmal herzlich. Ja. Macht euch eine schöne Nacht. Ja, danke. Und toi, toi, toi. Schönen Aufenthalt noch. Ja, danke. Okay. Tschüss. Tschüss. So, jetzt begrüße ich die Fernsehzuschauer. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Willkommen zu einer neuen Woche. Wir haben hier schon angefangen im Radio. Ein Gespräch habe ich geführt. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir haben wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine freie Themennacht. Das bedeutet, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Und der nächste Anrufer ist Jörg und Jörg ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, schönen guten Morgen, Jörg. Man bin ich aufgeregt. Das macht nichts. Wir schaukeln das Kind schon. Was ist dein Thema? Behindertenbegleithund. Behindertenbegleithund. Bist du behindert? Ja, ich bin schwerst behindert, 100%. Beschreib uns mal deine Behinderung. Was hast du genau, Jörg? Ich habe eine andere Form von Muskelschwund. Mhm. Es gibt diesen typischen Muskelschwund, Muskeldystrophie. Ja. Da ist der typische Muskel betroffen und ich habe Muskelatrophie. Wie macht sich das denn so äußerlich bemerkbar? Heißt das, dass du auf Krücken gehen musst oder im Rollstuhl? Beides. Krücken und Rollstuhl. Ja. Das heißt, ich kann keine weiten Schritte mehr laufen. Da muss ich schon meinen Elektrorollstuhl benutzen, weil meine Arme einfach die Kraft mit einem normalen Rollstuhl nicht haben. Ja. Lebst du alleine zu Hause oder in einer Gruppe? Nee, ich wohne bei meiner Mutter. Bei der Mutter, die hilft dir dann. Und bei meinem Opa. Und beim Opa. Mhm. Meine Mutter kann mir leider nicht mehr so helfen, weil die hat sehr, sehr starken Rheuma. Mhm. Ist diese Krankheit, die du hast, angeboren? Angeboren, ja, aber auch versteckt. Mit einem Alter von 12, 13 Jahren kam die zum Ausbruch. Ach so, das heißt, ganz am Anfang warst du ein normales Kind. Normale Entwicklung. Bist rumgelaufen, hast getollt und alles. Fußball gespielt, alles. Ja. Treppen rauf und runter. Und dann fing das so allmählich an. Ja. Ist es so, dass sich die Krankheit immer schlimmer entwickelt? Ja. Und man kann langsam, aber fortschreitend. Und man kann nichts dagegen tun? Nur Krankengymnastik. Ja. Und das sind alles. Und dazu habe ich noch eine Osteoporose, noch schlimmer. Das ist genau, erklär es nochmal. Knochenschwund. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht so arg, dass es noch aufhaltbar ist. Was ist mit deinem Augenlicht? Kannst du normal gucken? Normal sehen. Das geht. Ich habe zwar eine Brille, aber hat ja wohl fast jeder. Mhm. Fast, ja, stimmt. Mittlerweile haben das fast alle Leute. Ja. Nun hast du gerade gesagt, als Thema ist Begleithund angegeben hast. Du hast also folglich einen, gehe ich mal davon aus. Ich bekomme einen. Du bekommst einen? Ja. Das kann 4 Wochen dauern, kann aber auch 3 Monate dauern. Es kommt drauf an, wie die jetzt die Patenfamilie dessen Hund den hergeben. Da gibt es momentan gerichtliche Probleme. Kann man schon sagen. Die wollen ihn einfach nicht hergeben. Ach so. Aber das ist eine Familie, die haben den jetzt gezüchtet oder wie? Die haben den aufgezogen. Und die wollen den nicht hergeben? Nein. Mhm. Obwohl der schon ausgebildet ist. Mhm. Gut, das können wir jetzt nicht weiter erörtern, aber auf jeden Fall steht da eine Übergabe an, dass du seinen Hund bekommst. Wird das finanziert von der Krankenkasse? Überhaupt nicht. Die stellt sich da quer. Das heißt, ihr müsst das selbst im Privat bezahlen? Müsste eigentlich, aber da die Kinos-Stiftung, KYNOS, die übernimmt das. Aha, also es gibt einen Sponsor, der dir da zur Seite steht. Genau, es gibt Sponsoren. Ich dachte immer, dass in erster Linie erblindete Menschen sich mit diesem Thema so beschäftigen. Mhm. Wie kommt es, dass du gerne so einen solchen Begleithund haben möchtest? Ich habe immer schon Hunde gehabt, bin mit Hunden groß geworden Und da habe ich vor ein paar Jahren, keine Ahnung mehr, wie lange her das ist, im Fernsehen so eine Sendung drüber gesehen, ja, über einen Behindertenbegleithund. Ja. Und da habe ich immer mich danach gesehnt über sowas. Und bis ich auf einmal depressiv wurde, ja, im Internet habe ich dann einfach Behindertenbegleitung eingegeben. Und da wurde ich eigentlich fündig. Das sind also Hunde, gehe ich von aus, die auch speziell ausgebildet worden sind für behinderte Menschen und deren Bedürfnisse. Genau. Ja. Die können fast allen Bereichen einen helfen. Ja. Was ist das für ein Hund, für eine Rasse, die du da gerne haben möchtest oder den du dann auch hoffentlich bald haben wirst? Ich bekomme einen Golden Retriever. Ach ja, die sind ja nun auch sehr schöne Hunde. Ja. Sehr schöne Hunde. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr teurer Spaß ist, ne, so einen Hund zu kaufen, weil die Ausbildung sicherlich kompliziert ist. Oh ja, die Ausbildung ist sehr kompliziert. Was kostet so ein Hund? Kommt drauf an, welchen Verein man den holt. Mhm. Bei, ich nenne mal ein paar Namen, bei Prima Partnerverein. Ja, die musst du gar nicht nennen. Ich wollte nur mal so eine Zahl hören, wie teuer so ein Hund ist. Die verlangen ca. 15.000 Mark. Oh, 15.000 Mark. Ja, und bei Kinostiftung kostet der 30.000 Mark. Also das ist ja eine Stange Geld, eine wirkliche Stange Geld. Was können denn diese Hunde dann Besonderes? Die können zum Beispiel, wenn ein Behinderter Probleme hat, Licht an- und Ausschalter benutzen oder die Tür klingeln oder die Tür auf- und zu machen oder beim Jacke anziehen helfen, also das gerade quasi eine Stütze geben. Ah, das können die auch. Oder eine Socke ausziehen oder die Hose ausziehen. Ja, eine Socke ausziehen ist für die wahrscheinlich relativ einfach, ne? Besser als in die Jacke reinhalten. Genau. Ist das bei dir so, dass du auch diese Hilfe benötigst oder ist es eher halt auch so ein Lebensbegleiter, den du dir so gerne wünschst? Beides. Sei es beim Einkaufen, im Lebensmittelladen, da kann der auch rein und darf auch mit rein. Auch wenn draußen ein Schild drauf steht, Hunde bitte draußen bleiben, müssen die sogar auch mit rein. Das wird auch von zuständigen Veterinäramt abgesprochen, wird alles gemacht. Aber du bist schon sehr angewiesen auf so einen Hund, so einen Behindertenbegleithund. Ein ganz normaler Hund wäre zu kompliziert für dich. Das würde gar nicht gehen mit deiner Behinderung. Allein schon das Spazieren draußen gehen. Der Hund will mit mir spazieren gehen, anstatt mit ihm. Das geht gar nicht. Ich hoffe sehr, dass, also die, ich habe das jetzt so verstanden, dass die Finanzierung ist schon gesichert durch diese Stiftung. Ja. Und das andere, da gibt es irgendwelche Probleme noch mit der Auslieferung, aber das sieht eigentlich ganz günstig aus, dass du ihn über kurz erlangt bekommen wirst. Und es ist noch ein zusätzliches Bonbon, ist noch, dass euer Sender WDR sogar an mir interessiert ist. Aha. Das weiß ich nur nicht. In welcher Beziehung? Wollen Kollegen vom Fernsehen da irgendwas drüber machen? Ja. Weil eine Kollegin, die Barbara. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, hier arbeiten so viele, wohnen da schon. Ja, arbeiten so viel. Die hat mich letzte Woche sogar angerufen. Aha. Die wollte mich noch mit mir Kaffee trinken, das alles noch bereden. Ja. Wie, was, wo ist. Ja. Und dann noch mit der Vereinschefin vom Verein. Ja, also ich merke schon, dass alles ganz gut eingefädelt wird und die Sache einen hoffentlich gutes Ende dann auch nimmt, indem du nämlich dann diesen Hund bekommst. Ja. Ich wünsche es dir von Herzen, dass es nicht mehr so lange dauert. Lieber Jörg, wie wird der Hund heißen? Du hast sicher schon einen Namen, oder? Ja, ich habe gehört, dass er Philo heißen soll. Philo. Philo. Philo, ne, das klingt doch nett und putzig. Dann hoffe ich von über ein Jahr auf den Hund. Ja, dann hoffe ich, dass du nicht mehr lange machen brauchst und dass du ihn bald bekommst und viel Freude mit dem Hund haben wirst. Mhm. Und ich möchte auch viele andere Behinderte auch anregen, sich einfach mit dem Internet zu bewegen und dann mal einfach unter Behindertenbegleithund. Und dann klappt das so schnell, wie du das auch recherchiert hast zumindest. Das klappt auf jeden Fall. Lieber Jörg, alles Gute von Herzen und wenn Philou dann mal da ist, dann streichel ihn mal herzlich von mir, okay? Ich werde auf jeden Fall euch mal anrufen. Das ist schön. Und den Sendetermin euch nennen. Genau, so machst du es. Okay. Alles Gute, tschüss. Ebenso, wiederhören. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die kostenfreie Telefonnummer, die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute eine freie Themennacht. Morgen heißt unser Thema Tod im Urlaub. Seid ihr im Urlaub oder auf Geschäftsreisen, wenn ihr irgendwie unterwegs wart, mit dem Tod konfrontiert worden? Ist vielleicht jemand Angehöriges gestorben oder wart ihr Zeuge eines Unfalls oder wart ihr in ein Verbrechen verwickelt? Morgen heißt unser Thema Tod im Urlaub. Jetzt bin ich verbunden mit Ellen und Ellen ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Liebe Ellen, was ist dein Thema? Seit dem Tod meiner Tochter habe ich keinen Lebensmut mehr. Wann ist deine Tochter gestorben? Die ist am 30. Juli 2000 gestorben. Ja, wie alt war sie? 10,5 Monate und da ist die am 40. Kindstod gestorben. Und seitdem geht es nur noch bergab mit mir. 30.07.2000. Ja. Was ist, was, wenn du jetzt mal zurückspulst die Zeit, was ist da genau passiert an dem Tag? Ich bin morgens aufgestanden, wie immer. Und bin ich raus in der Küche. Meine Freundin hatte bei uns übernachtet und ich guckte, ist auf jeden Fall noch nicht wach. Nö, meine Freundin und mein Mann, die ist noch nicht wach. Ich sag, gib es doch nicht. Normal, sie müsste wieder wach sein. So, naja, weil es gestern spät war, ich denke, lass sie doch mal ein bisschen schlafen, wer schläft denn noch? Dann haben wir Kaffee getrunken. Ja, und dann eine halbe Stunde habe ich dann nicht mehr ausgehalten. Dann bin ich dann doch gucken gegangen. Und schon wie ich an der Kinderzimmertüre war, habe ich gemerkt, dass da was nicht stimmte. Ja, und dann bin ich da rein. Das war aber so ein Gefühl an der Tür nur. Da kommt, ja. Und dann bin ich dann da rein. Ja, und dann lag sie da tot im Bettchen. Und dann bin ich erstmal schreiend aus dem Zimmer rausgerannt und... Du hast sie nicht rausgenommen aus dem Bett? Nee. Mhm. Und es war betobt und alles. Meine Freundin hat dann einen Krankenwagen angerufen und... War dir denn klar, Ellen, wenn ich unterbrechen darf, dass die Kleine, war ein Mädchen, ne? Ja, war ein Mädchen. Dass sie schon tot war, konntest du das so direkt sehen, als du reingeguckt hast in das Bett? Ja. Woran hast du es gesehen? Die hatte an der linken Wangenhälfte einen blauen Fleck schon, also die war schon blau am Anlaufen und alles. Ja. Und die Augen zu? Und die Augen zu, ja. Und vor allem sonst, wenn ich reinkam im Zimmer, hat sie sich direkt aufgesetzt und war am Rabbeln und das war alles nicht. Hast du sie, als du sie gesehen hast, hast du sie kurz berührt irgendwie an der Wange oder an den Händchen? Ja. Das schon, und hast auch gespürt, dass sie schon kalt war? Ja. Ja. So, dann bist du rausgelaufen, habt ihr den Krankenwagen benachrichtigt, deine Freundin? Meine Freundin hat das gemacht und da mein Mann in der Zwischenzeit mit unserem Hund rausgegangen war, bin ich dann nachgerannt und hab nur noch geschrien. Ja, und sonst kann ich mir nichts mehr erinnern, nur dass ich halt rumgetobt hab. Und wie ich dann wieder zu mir kam, habe ich mich in einer psychiatrischen Klinik wiedergefunden. Wie lange warst du da schon in der Klinik? Da war ich, wie man mir sagte, gerade mal einen Tag in der Klinik. Und insgesamt hat der Aufenthalt 14 Tage gedauert. Das heißt, du warst gar nicht bei der Beerdigung deines Kindes dabei? Nein, durfte ich nicht. Das wäre jetzt schrecklich an der ganzen Sache. Das heißt, das bedauerst du sehr, dass du nicht richtig hast Abschied nehmen können von ihr? Ja, genau. Bist du danach dann, oder bis heute auch oft, gehst du oft ans Grab? So oft ich die Möglichkeit habe, weil ich bin ja jetzt weggezogen von da. Und so oft ich die Möglichkeit habe, bin ich dann am Grab und dann bleibe ich dann auch 2-3 Stunden da am Grab sitzen. Bist du mit deinem Mann noch zusammen? Nein, dann habe ich mich getrennt. Wegen dieser Sache, weil dich das so aus der Bahn geworfen hat? Hat das eure Ehe auch, ihr wart verheiratet? Wir waren verheiratet, sind es auch noch bin ich nicht geschieden. Ja, hauptsächlich kam die Trennung, weil er kein Verständnis für hatte. Ich hatte dermaßen Albträume, konnte nicht mehr ohne Licht schlafen, ohne Radio oder Fernsehen. Und das hat er dann nach einer Weile nicht mehr ausgehalten. Meinte, er fing an zu brüllen und ich soll doch das Licht ausmachen, das wäre doch Kinderkram. Und ich konnte es einfach nicht. Und das ging dann so weit, dass ich gesagt habe, nee, ist besser, wir trennen uns. War das denn vorher eine intakte und schöne Beziehung, die ihr hattet? Nicht so. Nicht so? Nicht so. Es gibt auch keine anderen Kinder? Doch, ich habe noch zwei. Du hast noch zwei andere Kinder? Aus dieser Ehe? Aus dieser Ehe, ja. Wie alt sind die? Mein Sohn, der ist 6 und meine Tochter, die ist 4. Und die leben bei dir? Die leben bei mir. Ja. Die geben mir doch noch ein bisschen Stütze und Rückgrat, dass ich doch noch ein bisschen... Hast du das damals, als du dann in der Psychiatrie warst und du wusstest ja, mein Kind ist gestorben, mein Kind liegt jetzt in der Leichenhalle die ersten Tage. Hast du das überhaupt ausgehalten da in der Psychiatrie? Oder hat man dich mit Beruhigungsmitteln so stillgestellt, dass du gar nicht groß nachdenken konntest? Die haben mich nur mit Medikamenten so zugepumpt, dass ich gar nicht mehr realisieren konnte erst. Aber irgendwann sind die Medikamente ausgeblieben. Irgendwann hat man sie dir nicht mehr gegeben. Und da kam doch wahrscheinlich das schlimme Erwachen, oder? Ja. Dann kam es ja doppelt und dreifach zurück. Mhm. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Chefarzt dieser Klinik. Mhm. Und der hatte nachher absolut kein Verständnis für mich. Ich hatte ja auch Angst, nach Hause zu gehen, in die Wohnung und alles. Und dann kriege ich von dem zu hören, es wäre besser, ich lass mich wieder schwängern, damit ich darüber wegkomme. Das hat der dir als Psychiatrie-Chefarzt empfohlen? Ja. Aber dann, du hast gerade das Stichwort gebraucht. Irgendwann bist du dann nach Hause gekommen, zum ersten Mal in diese Wohnung eingetreten. Mhm. Auch in das Zimmer von der Kleinen. Ja. Wie war das für dich? Grausam. Einfach nur grausam. Warst du da allein oder dein Mann oder eine Freundin dabei? Da war mein Mann dabei und meine Tochter. Weil ich musste ja zwangsweise in das Zimmer rein, weil meine größere Tochter mit der Kleinen in einem Zimmer war. Ach so. Das war schrecklich. Nun, da ist eine, höre ich da gerade im Hintergrund. Die ist gerade wach geworden. Die Arme. Ja. Nun, das Ganze liegt jetzt zweieinhalb Jahre zurück schon. Nicht ganz zweieinhalb Jahre. Knapp zwei Jahre liegt das. Knapp zwei Jahre. 30.07.2000, hast du gehört. Ja. Ist es so, dass du jetzt in dieser ganzen Zeit bis heute eigentlich gar keine Ruhe gefunden hast und dass es immer schlimmer geworden ist, die Verzweiflung und die Trauer? Ja. Es wird auch von Tag zu Tag immer schlimmer. Hast du denn, Ellen, hast du Hilfe in Anspruch genommen, psychologische Hilfe? Habe ich mal versucht und da kam genau dasselbe Ergebnis raus, wie von dem Chefarzt. Also ein Psychologe hat das auch gesagt, lassen Sie sich neu schwängern und dann ergibt sich das Problem. Ja. Da hast du aber, muss ich dir ehrlich sagen, zweimal Riesenpech gehabt, an welche Leute du da geraten bist. Ja. Ein guter Psychologe und ein guter Psychiater darf so etwas nicht sagen. Normalerweise nicht. Eine Frau, die so verzweifelt ist. Ja. Die beiden Kinder, die du hast, ja, die vermitteln dir, du hast es gerade ja auch so ein bisschen gesagt, die vermitteln dir schon Trost und Hilfe und Stütze. Ja, doch. Also wenn die nicht wären, also dann wäre ich wirklich nicht mehr. Die halten mich doch noch ein bisschen am Leben, die zwei Süßen. Ja. Ich finde, Ellen, auch wenn du zweimal jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass du unbedingt in die Hände eines guten Psychologen musst. Denn so wie du das jetzt beschrieben hast, auch den Verlauf des Ganzen, schraubt sich das ja immer mehr nach oben. Und es wird ja nicht ruhiger, es beruhigt sich ja nicht, sondern es wird immer komplizierter und schlimmer. Ja. Das heißt, du rennst im Prinzip im Kreis und kommst aus deiner eigenen Trauer und deinem Schmerz gar nicht raus. Genau. Und wenn du vielleicht für dich jetzt gar nicht den Elan hast zu sagen, ach, ich will nicht, ich habe keine Lust, mich schon wieder mit einem Psychologen zu beschäftigen, dann tu es für deine beiden Kinder und damit tust du es auch für dich und für euch und für eure Zukunft. Ja. Ich würde dir gerne jetzt gleich anbieten, dass du dich mit meiner Psychologin, mit der Elke, unterhältst. Gerne. Und die Elke wird dir Ratschläge geben, wie du auch in deiner Gegend, wo du jetzt wohnst, an wirklich kompetente Leute kommst. Das wäre super. Ich glaube, du brauchst wirklich einen sehr fachkundigen Menschen, der dir auch kontinuierlich jede Woche, dass du ein, zweimal die Woche hingehen kannst, einfach unter die Arme greift. Das wäre nicht schlecht. Dann würde ich dir auch noch vielleicht raten, das kann die Elke dir sicher auch gleich nochmal erklären. Es gibt eine bundesweite Vereinigung, die heißt Verweis der Eltern. Mhm. Kennst du das? Nee, ich habe noch nichts von gehört. Da haben sich Menschen zusammengefunden, die aus welchen Gründen auch immer ihre Kinder verloren haben. Mhm. Ich habe sehr viel Gutes von diesen Selbsthilfegruppen bisher erfahren und gehört. Vielleicht wäre das auch noch ein Anlaufpunkt für dich, dich mit den Leuten in Verbindung zu setzen. Das stimmt, das ist gut. Aber mach eins nach dem anderen, was du auch so verkraftest. Ja. Du legst jetzt bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an und dann könnt ihr alles weitere bereden. Okay, vielen Dank für alles. Und ich wünsche dir, das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Ich wünsche dir von Herzen, dass du auch jetzt eine Initiative ergreifst. Du musst das jetzt auch tun, für die Kinder. Denn ich glaube, wenn du so traurig bist, das merken die Kleinen ja. Ja. Ne? Und wenn du dich noch so anstrengst und vielleicht Schauspieler sind, freundlich bist, sie merken, dass die Mama im Prinzip so traurig ist. Ja. Und das färbt sich auf deren Seele natürlich auch ab, über kurz oder lang. Eben, das bringt ja für alle nichts dann. So, genau. Also, liebe Ellen, du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Vielen Dank. Alles Gute. Gut, ja, danke. Tschüss. Tschüss. Christina, Christina, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen. Hi, Christina. Ich bin super, super aufgeregt. Mann. Ich hab totales Herzklopfen. Ach so, junge Mädchen mit Herzklopfen sind doch nett. Danke. Sag einfach mal ein Stichwort und dann gucken wir mal, was wir mit deiner Aufregung machen. Mein Stichwort ist meine Beziehung. Mhm. Ein Problem in der Beziehung. Ja, ein riesengroßes. Erzähl mal. Also, wir sind 2 Jahre zusammen und leben 1 Jahr und 1 Monat in einer gemeinsamen Wohnung. Und ich sag mal, wir leben uns immer mehr auseinander. Mhm. Ist das seitdem ihr zusammen wohnt? Kann ich schlecht sagen. Also wir haben uns vorher weniger gesehen und ich wollte einfach von meinen Eltern zu Hause raus. Mhm. Das ist auch eine andere Geschichte. Und dann hat er gesagt, ziehst du erstmal zu mir und dann so wollte ich mir eine eigene Wohnung suchen. Dann hat er gesagt, komm, das klappt doch ganz gut, dann bleibst du bei mir wohnen, wir versuchen das. Mhm. So, das ist jetzt schon 1 Jahr her. Mhm. Und ich sag mal, also das ist eine totale seelische Belastung, einfach mit ihm zusammen zu sein mittlerweile. Warum? Weil wir streiten uns fast täglich. Und wenn wir uns nicht streiten, gehen wir uns einfach nur aus dem Weg. Über was streitet ihr denn? Über jeglichen Scheiß. Mhm. Also es ist egal, das fängt mit einer Kleinigkeit an und endet dann, weiß ich nicht, bei unserem wirklichen Problem, weiß ich nicht, Beziehung, was mir nicht passt, unser Sexleben, halt alles, was uns fast so zwischen die Finger kommt, ja, und dann schaukelt sich das so dermaßen hoch, dass er mich dann mit Fotze oder Schlampe beschimpft oder sagt, wenn du es nicht deine Fresse hältst, dann kannst du ausziehen. Mhm. Oder ich schmeiß dich gleich mit deinen Sachen raus und keine Ahnung, dann passiert es halt, dass ich irgendwelche Sachen durch die Gegend werfe und weiß ich nicht. Also es eskaliert richtig. Er beschimpft dich aufs Übelste und du wirfst Sachen durch die Gegend, also es... Vom Allerfeinsten. Wie oft kommt das vor? Dass wir uns so richtig heftig streiten, nicht mehr so sehr, weil wir uns aus dem Weg gehen und einfach nicht mehr miteinander sprechen. Jetzt so. Schlaft ihr noch miteinander? Nee. Hm. Also es ist jetzt schon seit 1 Jahr so, dass wir, dass es von seiner Seite nicht mehr so ist. Mhm. Und da fing es an mit alle 3-4 Wochen einmal. Mhm. Dann hat sich das gebessert auf 2 bis alle 1 bis 2 Wochen. Und mittlerweile sind es alle 2 Monate. Alle 2 Monate. Ja, das geht mir natürlich auch ziemlich auf den Keks, weil ich halt eine Frau bin, die Spaß am Sex hat und die das gerne oft mit dem Partner hat. Und du würdest es gerne mit ihm auch trotz aller Schwierigkeiten haben? Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Liebst du ihn denn noch? Das weiß ich nicht. Das würde ich herausfinden, weil ob das nur noch Gewohnheit ist oder ich einfach Angst habe, hier rauszufliegen, weil ich mir keine eigene Wohnung leiste. Ich wollte jetzt mal gerade die ganz provokante Frage stellen, nach dem, was du gerade gesagt hast, was ja nun ziemlich beschissen sich anhört. Ja. Warum wohnst du noch da? Ja, erstmal schon wieder aus dem gewohnten Umfeld rausgerissen zu werden. Tja, aber wenn es nicht funktioniert? Der Trennungsschmerz. Dann kann ich mir keine eigene Wohnung in Mülheim leisten, weil das echt richtig teuer ist hier für meine... Was machst du? Gehst du arbeiten? Ich gehe zur Abendschule und nachmittags gehe ich arbeiten. Könntest du denn rein theoretisch zu den Eltern zurückziehen? Das geht nicht. Meine Mutter will mich nicht haben. Sie sagt, sie hat kein Geld. Ja, und bei meinem Vater habe ich 2-mal gelebt und ich sag mal, ist auch so, wenn es nicht nach seiner Nase geht, ist halt die Hölle los und ich kann meine Sachen wieder packen. Ja. Also, Trennungsschmerz, Gewohnheit, Kohle. Ne? Das sind die Begründungen. Trennungsschmerz, der wird auch nicht besser dadurch, dass du dich permanent und immer wieder diesem Stress aussetzt. Ich weiß. Es geht ja nicht bergauf, sondern es stagniert oder es kann ja schon fast gar nicht mehr kaputter gehen, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Ja. Veränderung, Christina, ich glaube, dass man in dem Alter, gerade mit 20 Jahren, durchaus flexibel sein muss. Das muss auch mal mit 60 sein. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dass man einfach auch anerkennt, dann geht's halt nicht. Dann muss ich jetzt weg. Und wenn es auch unangenehm ist und ich mich auch schon wieder verändern muss. also meine Schwester hat schon gesagt, und ihr Freund, wenn ich irgendwas habe, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr, dann fahren die gleich noch los und holen mich ab. Mhm. Und ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich jetzt warte, bis er zur Frühschicht zur Arbeit fährt. Ach, so akut ist es, dass du heute Abend noch überlegst, ob zu abzuhauen. Ja, weil letzte Woche sind Sachen passiert, da hatten wir uns wieder in der Haare und ich habe gesagt, das Aus ist vorbei, ich wollte dann gehen. Und wir haben zwischen, also in der Küche ist der Ausgang nach draußen und dann haben wir noch so einen Mini-Flur mit Treppe und dann geht's erst richtig raus. So, und er hat mir die Tür hinter mir zugeschmissen und dann wollte ich wieder raus. Ich wollte fragen, was das jetzt sollte. Und dann hat er mir erstmal die Finger zwischen die Tür eingeklemmt. Dann habe ich ihn einen völligen Ausraster gekriegt. Dann hat er mich gepackt und ziemlich feste gegen die Couch gedrückt. Und hat mir fast die Schulter dabei ausgerenkt. Mhm. Dann habe ich aufgeholt, habe ihn gegen das Schienbein getreten. So, und dann habe ich gesagt, das Aus ist vorbei, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden, wollte diese kleine Treppe runter und die hat er mich runtergeschubst. Und das Resultat davon war, dass ich 3 Wochen verstauchtes Bein hatte. Mhm. So, Christina, ich glaube, es reicht jetzt, was du mir erzählt hast. Pack deine 7 Sachen und hau so schnell wie möglich ab, nachdem du jetzt gleich den Telefonhörer aufgelegt hast. Was gibt es da noch zu diskutieren? Kannst du denn eine Weile mal bei deinen Verwandten da unterkommen? Ja, aber meine Schwester hat gesagt, lass dir Zeit, mach deine Schule zu Ende und dann fängst du eine Ausbildung an. Gut, das ist schon mal ein gutes Angebot. Ja. Und irgendwelche Möglichkeiten wird es immer geben, wenn das da vielleicht auch nicht mehr funktioniert, dass du ein WG-Zimmer irgendwo kriegst oder irgendeine Beihilfe und Wohngeld. Also irgendwas geht in unserem Land immer an. Geht immer. Eine Hilfe. Raus, diskutieren wir gar nicht mehr. Mein Verstand, der sagt mir auch, ey komm, pack deine 7 Sachen und verschwinde. Ja. Aber mein Herz, das sagt... Aber Christina, hör mal bitte auf. Was hast du mir gerade alles für Storys erzählt. Da sagt das Herz noch, ich will bei dem bleiben. Na, hör mal. Wegen den Erinnerungen. Ach, aber die Erinnerungen sind aber Vergangenheit. Die sind jetzt nicht nur aktuell. Aktuell ist das zum Beispiel, dass er dir die Finger einklemmt in der Tür und so weiter und so weiter und so weiter. Dass er zu dir sagt und so. Ja. Da muss jetzt der Verstand wirklich radikal mit dir umgehen und sagen, jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt muss ich die Notbremse ziehen und den Strich drunter und ein neues Leben anfangen. Ja, also mein Selbstbewusstsein leidet auch ziemlich darunter. Das glaube ich, du kommst ich hab auch erstmal, ich meine, dass es psychisch ist, genauso wie irgendwelche Pickel, die ich nun wieder entschweige. Ja klar, du hast doch nichts Schönes. Das habe ich auch nicht. Ja. Hast du viele Sachen in der Wohnung? Nee, nicht viel. Also Möbel sind alle sein, aber ich habe einen Koffer und dann war es das. Und meine Katze, die packe ich mir unterm Arm. So. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt nicht weiter Zeit verschwenden. Ja. Leg auf, pack deine 7 Sachen, ruf deine Schwester an, wenn das noch möglich ist. Heute Abend geht, ne, sagst du? Ja, und geht. Dann bist du weg, wenn er kommt. Alles klar. So, dann kannst du dich erstmal da sammeln und über ein neues Leben nachdenken. Ist doch eine tolle Möglichkeit, dass du da erstmal unterkommen kannst. Ja, und danke für das Gespräch. Alles, das echt alles Gute, Christina. Danke. Toi, toi, toi. Tschüss. 1:32, 48 Sekunden, ganz kleine Pause. Und 33 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Morgen heißt unser Thema Tod im Urlaub. Und ich frage euch, seid ihr im Urlaub oder vielleicht auf Geschäftsreisen schon irgendwann einmal mit dem Tod konfrontiert worden? Habt ihr einen Menschen verloren? Ist jemand sehr schwer erkrankt und dann gestorben? Gab es vielleicht einen Unfall oder gar ein Verbrechen? Tod im Urlaub ist unser Thema morgen. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 5678 111 und als nächste Anruferin begrüße ich herzlich Denise und sie ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, hi. Hi. Mein Thema ist, mein größter Traum ist zum Albtraum geworden. Erzähl. Und zwar hatte ich seit Jahren den Traum, für ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach England zu gehen. Mhm. Und das hat irgendwie dann halt letztes Jahr geklappt, dass ich jetzt halt dann Anfang Januar gehen sollte. Ja. Bin auch dahin geflogen, war auch alles so die ersten paar Tage wunderbar. Also ja. im Januar 2001 bist du hingefahren? Nee, 2002, jetzt ach vor so, vier Wochen. Vor vier Wochen? Ja, und ich bin schon wieder da sozusagen. Oh je, ja, erzähl mal. Ja, also wir hatten halt vorher leider nur eine mündliche Absprache, also jetzt leider keinen Vertrag, muss ich im Endeffekt dann sagen. Und es war halt vorher abgesprochen, dass ich, die hatten ein Büro, dass ich da halt, wenn ich möchte, arbeiten könnte, und was halt extra Geld bekäme und dann halt zusätzlich noch so ein paar Haushaltssachen mache und auf das Kind aufpasse. Mhm. So, dann kam ich halt da an, hab dann im Büro angefangen. Was sich dann rausgestellt hat, war, dass das Büro von der Au-pair-Agentur, mit der ich auch dahin, die mich dahin vermittelt hat sozusagen. Was ich aber halt auch vorher nicht wusste. Das haben die mir halt erst gesagt, wo ich da war. Also das war das gleiche Büro, die das organisiert haben? Genau, also die Familie, der das Büro gehört hat, bei denen habe ich auch gearbeitet. Ach so. Ja, das fand ich halt zuerst ein bisschen erstaunlich, habe mir aber halt da noch nichts weiter bei gedacht. Weil die das dir nicht richtig vorher gesagt haben. Wir sind selbst, hätten wir sagen können, ne? Ja, genau. Sie haben halt nur gesagt, wir haben ein Büro und wenn du möchtest, kannst du halt arbeiten und das war's. Und dann habe ich halt auch nicht weiter nachgefragt. Mhm. Ja, und dann habe ich halt auch da angefangen, weil die ersten paar Tage alles wunderbar und wie gesagt, es war halt ausgemacht, dass ich diese Büroarbeit halt extra bezahlt bekomme. Mhm. Ja, dann nach ein paar Tagen hat sich das dann rausgestellt, dass es bei diesen 3 oder 2 Stunden Hausarbeit halt am Tag nicht bliebe. Ich habe morgens in meinem Büro angefangen, hatte dann von 1 bis 3 frei am Nachmittag und habe dann ja von 3 bis teilweise 11 oder Abend, also 11 Uhr abends oder 1 Uhr morgens dann teilweise noch durchgearbeitet. Mhm, im Büro? Nee, Haushalt. Auch nur Haushalt. Mhm. Weil die hatten halt ein ziemlich großes Haus und da ist halt einiges angefallen. Mhm. Ja, was ja auch im Prinzip am Anfang kein Problem war, habe ich gedacht, ja komm, halt Eingewöhnungsschwierigkeiten und beherrsch dich mal und das schaffst du schon, nach dem Motto. War auch, wie gesagt, die ersten paar Tage kein Thema, nur dann irgendwie hat sich halt rausgestellt, dass es mit dem Ehemann halt absolut nicht klar kam. Mhm. Der hat in 2 Wochen, sagen wir mal, 10 Sätze mit mir gewechselt, also das Nötigste halt, was man halt da mal so miteinander reden muss. Ja. Und das war's dann halt. Ja, und dann nach ein paar Tagen habe ich dann irgendwie gedacht, das kann es ja irgendwie nicht sein, weil ich konnte ja keine Leute kennenlernen. Das ist ja auch eigentlich der Sinn der Sache, dass man halt auch Land und Leute kennenlernt. Mhm. Ja, das war halt alles nicht möglich. Und dann habe ich am Anfang gedacht, ja komm, das ist vielleicht auch nur die ersten 2, 3 Wochen und hab dich nicht so. Ja, und dann ging das halt immer so weiter und das mit der Arbeit wurde halt immer mehr anstatt immer weniger. Ja, und dann habe ich dann halt irgendwann mal gesagt, so kann es nicht sein. Bis sie dann an einem Wochenende wirklich komplett nicht da waren. Der Kleine hatte noch 3, 4 Freunde da und ich muss dann das komplette Wochenende auf die ganzen Kleinen aufpassen. Und ich habe gedacht, so ja, warum sagt mir das vorher keiner? Weil die haben gesagt, sie gehen abends zum Essen und kommen dann irgendwann nachts halt wieder. Ja. Ja, und die kamen dann halt dann noch irgendwie dann halt am nächsten Nachmittag wieder. Und dann hatte ich dann halt irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, die Schnauze voll, weil ich gesagt habe, also das wird mir jetzt hier wirklich zu viel, weil das jetzt hier jedes Wochenende so abgeht. Das hast du denen dann so gesagt? Ja, zuerst halt nicht, weil ich gedacht habe, halt mal den richtigen Moment abwarten, weil ich dann sagst, ja auch jetzt nicht mehr. Aber du hast es ihnen dann irgendwann gesagt. Wie haben die darauf reagiert? Also ich habe halt mit meiner Gastmutter geredet, weil wie gesagt, mit ihm hatte ich ja keinen Kontakt. Ja, und dann meint sie so zu mir, dass ich wäre halt das erste Au-pair, was solche Schwierigkeiten machen würde und was mir denn einfallen würde. Und ich wäre halt ja nur das Au-pair und ich müsste mich praktisch den Familienregeln halt unterordnen. Und da habe ich gesagt, ja nee, irgendwie so kann das nicht sein. Mein Geld kriege ich halt auch nicht regelmäßig. Also praktisch, wenn sie mich dann mal gesehen hat, ach ja übrigens, hier ist dein Geld. Und also es waren halt auch keine festen Zeiten, wo ich jetzt gesagt hätte, jeden Freitag kriege ich jetzt mein Geld. Also, du hast irgendwann die Schnauze so voll und hast gesagt, ich fahre. Nee, das so war es noch gar nicht. Ich wurde im Endeffekt rausgeworfen. Aha. Ja, ja, und zwar habe ich dann halt an diesem Wochenende, wo ich viel gearbeitet habe, habe ich dann halt da am ersten Mal gesessen, habe ich meine geraucht, guck mir so die Zeitung an, auf einmal liegt da so ein Pornoausweis von ihm, dass er auf irgendeiner Messe halt mal als Aussteller gearbeitet hat, irgendwie im Dezember letzten Jahres. Und habe ich mir schon irgendwie gedacht, hallo, was geht? Also das kann ja irgendwie auch nicht so normal sein, dass sie dann ihre Klamotten nicht wenigstens wegpacken, weil sowas geht mich ja eigentlich nichts an. Na, und dann sind mir im Nachhinein auch so Sachen aufgefallen, zum Beispiel meine Tür konnte ich nicht abschließen, weil ich keinen Schlüssel, also weil halt kein Schloss dran war. Ja, und dann habe ich mir irgendwie auch gedacht, irgendwie ist das hier alles ein bisschen seltsam. Aber ist es dir direkt nichts geschehen oder ist es niemand dir zu nahe getreten? Also er hätte mir 2-mal fast eine gescheuert. Aber ich meine, so sexuell ist da nichts. Nee, nicht irgendwie, also ich weiß, dass ich habe halt dann auch noch jemanden. Hallo? Hallo? Jetzt ist Denise weg. Dann müssen wir mal weitermachen mit Annette. Und Annette ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Annette. Hallo. Was ist dein Thema? Ich habe auch eine Herz-Kopf-Entscheidung zu treffen, aber die liegt ein bisschen anders da. Und zwar bei uns ist beziehungsmäßig eigentlich alles in Ordnung. Liebe ist absolut perfekt. Wir sind seit über 3 Jahren zusammen, wohnen auch seit 3 Jahren zusammen. Aber mein Freund ist Araber und er ist vor einem halben Jahr von seinem Vater gezwungen worden, in Jordanien ein Mädchen zu heiraten. Mhm. Wie alt ist dein Mann, dein Freund? Der ist 28. 28, mhm. Der ist dazu gezwungen worden, ein Mädel zu heiraten. Ja, also er war schon seit mehreren Jahren mit dem Mädel versprochen. Das ist wohl auch eine Cousine von ihm. Mhm. Und ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen soll. Also wir wohnen noch zusammen. Also er will auch Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Heirat hat aber auch schon stattgefunden. Die Heirat hat dort stattgefunden. Wann genau? Letztes Jahr im Juni. Letztes Jahr im Juni. Mhm. Mhm. Und dennoch seid ihr hier weiter zusammen. Wie geht das? Ja gut, er ist halt nach 5 Wochen wieder nach Hause gekommen und hat mir dann halt gesagt, dass er halt heiraten musste. Mhm. Dass er mich aber trotzdem noch liebt und dass er halt trotzdem bei mir bleiben will. Mhm. Aber er weiß halt nicht, ob das geht und wie und was. Und er hat die Frau dann auch nicht mehr nach Deutschland gebracht? Nein. Er will auch von ihr eigentlich gar nichts wissen. Und nimmt die Familie das denn so hin, dass die nicht zusammenleben? Entweder in Jordanien also oder hier? Eigentlich nicht. Wir haben dadurch, also er hat bei seinen Eltern sehr große Schwierigkeiten. Mhm. Und ich habe halt auch mit meinen Eltern deswegen große Probleme, weil die haben das halt auch alles mitbekommen. Wir hatten eigentlich auch vor zu heiraten und alles. Und wieso hat er große Schwierigkeiten in seiner Familie? Weil er nicht mit der Frau zusammenlebt? Ja, weil er die Frau nicht hier rüberholen will. Ach so. Mhm. Mhm. Mhm. Und das ist halt eine Sache. Ich frage mich jetzt halt immer, er sagt halt, ich soll halt alles mal so laufen lassen, wie es läuft. Vielleicht ergibt sich da ja eine Möglichkeit, aber mich macht das halt ganz wahnsinnig. Welche Möglichkeit sollte sich ergeben? Ja, zum Beispiel, dass die Familie von dem Mädchen halt sagt, also sie treten von der Ehe zurück oder was weiß ich, irgendwas. Mhm. Aber mich macht das halt wahnsinnig, das Abwarten. Ich kann halt nachts nicht mehr schlafen, ich bin ganz durcheinander. Und könnte das denn rein theoretisch jetzt so endlos so weiterlaufen? Rein theoretisch könnte das endlos so weiterlaufen. Was mich halt aber fertig macht, ist halt die Ungewissheit. Es kann ja jederzeit auch sein, dass es heißt, sein Vater guckt halt, dass er die Frau halt rüberholt und... Ach so, das steht an. Der Vater organisiert da schon was. Er kann zwar ohne ihn selbst nicht direkte Auswirkungen treffen, aber er hat halt irgendwie noch eine gewisse Macht über ihn. Ja, und das kann also rein theoretisch, wie auch immer, kann das passieren, dass die plötzlich hier vor der Tür steht und dann wohnt dein Freund quasi mit dieser Frau zusammen. Genau. Dann leben die zusammen. Und das würde er dann auch tun. Ja, wenn das so wäre, müsste er dann, ja. Mhm. Aber er sagt halt auch, er kann halt auch nicht von mir, also er würde mit mir zusammenbleiben wollen und dann die Frau nebenher oder ich weiß auch nicht, wie er sich das vorstellt, aber für mich ist das eine Sache, die einfach nicht machbar ist. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen, dass das so nicht machbar ist. Ja, dadurch halt bald wahnsinnig. Ja, also du sagst gerade zwischen Herz und Verstand, irgendwie dein Verstand sagt dir, dass irgendwie ist das alles Murks und das geht nicht. Genau. Und das heißt, Annette sollte irgendwie auf Distanz gehen oder vielleicht sogar Schluss machen. Ja, genau. Und dein Herz sagt aber, ich liebe diesen Mann. Ja. Und ich möchte mit dem eigentlich zusammen sein. Ja, genau. Ist denn eure Beziehung eigentlich schön, eigentlich gut, glücklich, perfekt, liebevoll? Perfekt. Besser kann es nicht sein. Also ich sag ja, also ich habe schon eine sehr lange Ehe hinter mir, habe auch 3 Kinder aus dieser Ehe, aber diese Beziehung hier übertrifft halt alles, was ich bisher kannte. Warum hat dein Freund, dein 28-jähriger Freund, sich überhaupt darauf eingelassen und ist nach Jordanien gefahren und hat dann da diese Frau geheiratet? Ja, das hieß wohl, er sollte rüberfahren. Die Eltern von dem Mädchen wollten halt, weil das halt schon über mehrere Jahre so geht, weil er halt schon seit mehreren Jahren mit dem Mädel versprochen war, er sollte halt da rüberfahren, sollte gucken, aber die wollten die Beziehung wohl auflösen, da wäre wohl halt jemand anders da, wo sich für das Mädel interessiert, er sollte die Papiere unterschreiben, dass er sie freigibt. Mhm. Aber dann hat es da drüben wohl irgendwie Probleme gegeben, weil das halt alles Verwandtschaft ist, das ist halt seine Cousine. Mhm. Und da ist wohl von dem Vater dann das Auto kaputt gemacht worden und lauter so Sachen, er ist halt dann bedroht worden, dass er halt dann das Mädel geheiratet hat. Also nach dem Motto, wenn du das nicht tust, dann tun wir dir dieses und jenes an. Ja, so in etwa, ja. Und er wollte eigentlich bloß eine Woche bleiben und ist halt erst nach 5 Wochen rübergekommen. Und da habe ich mir halt schon gedacht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Was hätte er denn eigentlich rein theoretisch auch die Möglichkeit von sich aus, diese Ehe im Nachhinein wieder aufzulösen? Könnte er das verlangen, könnte er das fordern oder wie geht das? es wäre wohl mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Also er müsste dann eine extrem hohe Abfindung zahlen. Das ist halt da alles vertraglich verankert worden. Das heißt, ihr und du sitzt so richtig in der Zwickmühle jetzt. Genau. Er möchte eigentlich auch gerne mit dir zusammen sein. Er möchte auch mit mir zusammen sein. Hat sich aber der Tradition gebeugt. Ja, ne? Und unterworfen, obwohl sein Herz ganz anders gesprochen hat. Genau. Ja. Wie ist denn für dich die Vorstellung zu sagen, ich verlasse den Mann? Furchtbar. Katastrophe. Das ist, also ich habe es schon probiert halt, aber es geht nicht. Es geht beim besten Willen nicht. Ich war so fertig dann, dass ich nach 2 Tagen gesagt habe, also entweder nehme ich mir das Leben, weil ich kann es nicht ertragen, ohne ihn zu sein. Also, wie sehr vertraust du ihm denn? Ist da so schon ein Misstrauen da, dass du dir seiner nicht so sicher bist? Das heißt also, wir nehmen mal diesen Fall, dass diese Frau kommt nach Deutschland. Das glaube ich, also ich habe da schon eigentlich hundertprozentig Vertrauen zu ihm, dass er da irgendwie was sagen würde, wenn das so wäre. Bist du sicher? Ich meine, die Macht der Familie und die Macht der Tradition ist sehr groß. Ja, doch, aber ich denke halt schon, weil, wie gesagt, er ist halt auch in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Und das ist halt das Kuriose an der ganzen Sache. Er hatte eine deutsche Mutter, also sein Vater war mit einer deutschen Frau verheiratet. Die ist aber gestorben, wo er ein kleines Kind war. Und Dennoch sind oftmals dann solche jungen Leute in diesen Traditionen verwoben. Ich frage das deshalb, weil mich das so ein bisschen nachdenklich stimmt oder stutzig macht, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass er sich überhaupt hat verheiraten lassen, dass er sich nicht aufgelehnt hat. Ja, er konnte da wohl gar nichts mehr machen. Ja, du hast es ja gerade erklärt, vielleicht ist es dann auch so verständlich, dass er quasi da so reingelockt worden ist und in dem Moment quasi auch erpresst worden ist, das machen zu müssen. Ja. Aus Angst um Leib und Leben, eigenes Leib und Leben oder auch der eigenen Familie. Ja, also hauptsächlich wegen der Familie, wegen ihm nicht mal so sehr, sondern wegen seiner Familie, weil halt die Familie bedroht worden ist. Aber diese Gefahr würde ja auch bestehen, wenn er hier denn in Deutschland sagt, nein, ich will diese Frau nicht, wenn sie hier vor der Tür steht. Ja gut, ganz so einfach geht das halt auch nicht, weil er müsste schon die Einverständniserklärung geben, dass die Frau hier rüberkommt. Ach so. Und ach so, solange wie er die nicht gibt, kommt die Frau nicht hier rüber. Na gut, das ist doch schon mal eine gute Sache. Das heißt, das liegt in seiner Hand. Ja, ich habe halt nur Bedenken, dass sein Vater, weil er hat doch noch einen gewissen Einfluss auf ihn, dass sein Vater ihn irgendwann so weit bringt, dass er dann sagt, okay, hol es daheim. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich gerade sagte, hast du Vertrauen zu ihm? Ich denke aber schon, dass er dann vorher mit mir darüber reden würde, wenn das so wäre. Na gut, darüber reden heißt ja noch nicht, dass er sich dann endgültig für dich entscheidet. Und auf beiden Hochzeiten tanzen ist ja auch nicht angesagt, dass er diese Frau hat und dich quasi als Nebenfrau. Es würde schon gehen, ne? Würdest du das denn haben wollen? Dass ich so eine Art heimliche Geliebte wäre, aber ich glaube, also das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht, wenn ich ihn mit jemandem teilen müsste, das wäre für mich schrecklich. Also, ja, verständlicherweise. Also ich glaube, das ist nun mal alles jetzt so verfahren und das Kind liegt im Brunnen. Ja. Und ihr liebt euch sehr, du liebst ihn, er liebt dich sehr. Dann würde ich jetzt irgendwie so auch sagen, gut, jetzt muss man auch sehen, dass man gemeinsam weiter versucht, in dieser komplizierten Situation zueinander zu stehen. Und es wäre eigentlich ein bisschen irrsinnig, wenn du jetzt sagst, ich mach Schluss, nur weil die Situation jetzt so bedrückend für dich ist. Ja, aber das ist halt nicht nur das. Sämtliche Freunde, Bekannte, Verwandte, die haben sich halt alle von uns abgewandt, die verstehen das halt nicht, ne? Wir stoßen immer wieder auf Widerstände, egal wo. Das ist belastend, aber das sollte einen letztendlich nicht dazu bewegen, eine Liebe loszulassen. Aber, was ich gerade weiter sagen wollte, der ganz entscheidende Punkt ist, wird er seine Macht, die er hat, nämlich dass er die Frau nicht rüberholt, wird er die zu deinen Gunsten nutzen? Daran, finde ich, kannst du ermessen, wie wichtig letztendlich du ihm auch bist. Oder ob er sich in der endgültigen Konsequenz doch seiner Familie beugt. Naja gut, ich sehe es halt wieder, weil sein Bruder und seine Schwester haben zu der gleichen Zeit geheiratet und ihre Ehefrauen und Ehemänner sind halt alle schon 4 Wochen später hergekommen. Und er hat sich halt bisher dagegen durchgesetzt, dass die Frau halt hierher kommt. So, solange er sich dagegen wehrt, finde ich, ist das ein gutes Zeichen für dich und für deine Liebe. Wenn er da einknickt, dann würde ich an deiner Stelle die Konsequenz ziehen und sagen, nein, das kann ich nicht. Vor dem Tag habe ich halt Angst. Ja, verständlicherweise. Aber das ist so bitter, das ist dir nicht zuzumuten, finde ich. Nee, ich kann das auch gar nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe halt auch noch drei kleine Kinder und ich bin mit den Nerven aber im Moment so fertig, mhm, dass mir das alles zu viel wird, mhm, weil das belastet mich halt doch wahnsinnig. Klar. Die Kinder sind aber nicht von ihm. Nein. Nee, die sind von jemand anderem. Lieber Annette, das ist so meine Auffassung, meine Überzeugung. Würde dich aber auch gerne nochmal an meine Psychologin weitergeben, mhm, dass du nochmal ein paar Worte mit Elke reden kannst. Ja. Ist das okay? Ja, das ist okay. Dann leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, okay. Alles Liebe. Ja, danke dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sarah, Entschuldigung, Sarah, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Sarah. Hallo. Um was geht's? Bei mir ist das Thema, seit meinem Selbstmordversuch hat sich bei mir zu Hause alles geändert. Du hast einen Selbsttötungsversuch hinter dir? Ja, vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr. Was hast du genau gemacht? Ich habe mir die Pulsadern dann aufgeschnitten. Wer hat dich gefunden? Polizeistreife. Wo hast du das denn gemacht? An der Bushaltestelle, weil ich wollte ja gefunden werden. Du wolltest gefunden werden? Ja. Mhm. Du hast es bei helllichten Tage gemacht? Nein, es war schon abends, weil es ergab sich da. Es hört sich jetzt dumm an, aber... Hast du das genauso gezielt geplant? Hast du überlegt, das mache ich am besten da und da, um... Nein, also ich muss vorher vielleicht sagen, also ich bin nach München abgehauen von zu Hause. Mhm. Und habe halt gehofft, dass da alles besser wird. Und hatte da nach 4 Tagen einen Unfall gehabt, einen schweren. Mhm. Und lag längere Zeit im Krankenhaus. Und ich hatte da keinen, der mich besucht und lag da halt ganz allein die ganze Zeit. Und als ich dann entlassen wurde, stand ich da mit meinen Sachen und wusste nicht, wohin. Mhm. Und ich war so fertig, ich wollte auch nicht mehr nach Hause und so. Und ich wollte Hilfe haben, aber wusste nicht, wo ich sie mir holen kann und wollte auch nicht zu irgendjemandem gehen und sagen, ich brauche Hilfe. Achso, da war das ein ganz, ganz dramatisches Signal nach außen, hier Leute, wer auch immer, helft mir. Ja, weil ich gedacht habe, keiner sieht das, dass ich Hilfe brauche. Mhm. So, dann stelle ich mir die Situation schon dramatisch vor. Du liegst da an irgendeiner Bushaltestelle, das Blut strömt ja aus den Armen raus. Warst du bei Bewusstsein, als die Polizei kam? Ja. Da noch, ja. Ja, ja. Und wir haben dann gleich Krankenwagen gerufen, also von der Psychiatrie. Mhm. Und die kamen dann auch und haben gesagt, die weisen mich halt jetzt da ein. Mhm. Und das wollte ich halt partout nicht. Ich wollte zwar Hilfe haben, aber ich habe mich nicht für verrückt gehalten oder so. Jetzt weiß ich, dass da nicht nur Verrückte hinkommen, aber damals war das meine Auffassung gewesen. Sag mal, Sarah, wir machen nochmal einen kleinen Sprung noch weiter zurück. Wieso bist du eigentlich von zu Hause abgehauen? Weil es zu Hause einfach nicht mehr ging. Also ich habe mit meinen Eltern kaum noch gesprochen. Mhm. Es gab immer nur Streit zu Hause. Und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und mein einzigster Gedanke war eigentlich nur noch, ich muss hier weg. Mhm. Was war denn das für ein Streit? Woran entfachten sich die Streitereien denn hauptsächlich? An Kleinkram oder ging es schon um gravierende Dinge? Beides, also und ich meine, ich glaube, das Hauptproblem war, dass ich mit meinen Eltern nicht geredet habe und das hat sie halt sehr getroffen und auch sehr verletzt und ich weiß auch, dass meine Eltern mich eigentlich lieb haben, aber ich habe sie nicht, also es sind meine Adoptiveltern. Mhm. Und weißt du das schon lange, dass es deine Adoptiveltern sind? Ja, eigentlich von Anfang an. Mhm. Aber in den letzten Jahren irgendwie hat sich bei mir so eine Sperre gegen sie aufgebaut. Bist du eigentlich noch Schülerin gewesen? Gewesen, ja. Gewesen, mhm. Jetzt bist du danach diesem Psychiatrieaufenthalt wieder zurückgekommen zu deinen Eltern. Ja, also meine Eltern haben mich dann aus der Psychiatrie irgendwann wieder abgeholt. Mhm. Und dann bin ich nach Hause und habe eigentlich gedacht, damit wäre die Sache für mich erledigt gewesen. Mhm. Und am Anfang ging auch eigentlich alles ziemlich gut zu Hause. Ich konnte mit meinen Eltern wieder ein Stück weit reden und habe also versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber dann hat der Amtsrichter angerufen aus unserem Dorf und hat halt eine gesetzliche Betreuung angeordnet. Mhm. Und jetzt habe ich eine Betreuerin bekommen, muss zu verschiedenen Psychologen und sowas. Und ich kann mit diesen Leuten nicht reden. Also Du kannst und magst doch nicht mit denen reden. Ich würde gerne, weil ich weiß, dass ich Hilfe brauche, weil ich es alleine nicht schaffen kann. Mhm. Weil ich weiß, wenn ich nicht bald irgendwie mir nochmal neue Hilfe suche oder so, dann dauert es nicht mehr lange und ich versuche mir wieder das Leben zu nehmen. Mhm. Also im Moment sieht dein Leben so aus, dass du im Prinzip zu Hause rumhängst und ab und zu deine Termine hast, deine Amtstermine. Ja. Und ist ja im Prinzip jeden Tag schlecht geht. Ja. Du gehst nicht zur Schule, du kannst nicht arbeiten, machst gar nichts. Ja, genau. Wann bist du eigentlich abgegangen? Aus welcher Stufe in der Schule? Achso, nee, ich hatte eine Ausbildung angefangen. Achso, die hast du schon angefangen gehabt? Ja. Mhm. Und, ja, als was hast du angefangen zu arbeiten? Postbotin. Postbotin, mhm. Ja, und nachdem ich dann aus München, also es war in München, hatte ich einen Selbstversuch und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, musste zu einem Arzt von der Post aus halt, für eine ärztliche Untersuchung. Und die haben dann bei mir Epilepsie festgestellt. Mhm. Und ja, das hat mir dann auch nochmal einen ziemlichen Schlag versetzt. Das glaube ich. Hat das zur Folge gehabt, dass du auch den Beruf nicht hast ausüben können oder erlernen können? Ja, das wusste ich nicht, weil bis jetzt ist noch kein ärztliches Gutachten erstellt. Ach so, also da kommt dann auch noch so ein herber Tiefschlag auch noch dazu. Ja, und das zieht sich alles jetzt schon seit über einem halben Jahr heraus, auch mit der ärztlichen Untersuchung. Mhm. Und ich wandere von Arzt zu Arzt und alle sagen, ich habe was, aber keiner kann es zu Papier bringen. Gibt es denn einen Menschen überhaupt in deinem Umfeld, sei es nun ein fachkundiger Mensch oder auch ein Privater, dem du vertraust, mit dem du gerne redest? Nein, eigentlich nicht. Keiner. Du brodelst da so vor dir selbst hin? Ja, ich habe eigentlich immer schon meine Probleme versucht. Also ich habe immer gedacht, ich könnte mich mit mir ausmachen. Ich habe gedacht, ich hätte es auch geschafft, aber jetzt weiß ich, dass ich es eigentlich nicht geschafft habe. Und diese Leute, von denen du gerade geredet hast, also die Psychologen, die man dir da an die Seite gestellt hat oder die man dir empfohlen hat, das funktioniert nicht. Mit denen kannst du nicht reden. Nein, also ich hatte, als ich in München war, eine ziemlich schlechte Erfahrung gehabt mit den Psychologen. Und ja, mein Vertrauen war einfach nach diesem Erlebnis weg gewesen. Also, wie ich das jetzt richtig verstehe, geht es dir in der Tat ziemlich schlecht. Ja. Und du hängst richtig durch und steckst in einem finsteren Loch. Ja. Ich meine, ich kann nicht mal mehr, was weiß ich, mich ans Fenster stellen oder ein Messer in die Hand nehmen, ohne dass ich denke, ja, wie soll ich jetzt rausspringen oder mir nochmal die Pulse dann aufstellen. Und die Situation mit den Eltern ist auch so, dass da irgendwie ist eine Blockade da, dass du eigentlich nicht, dich nicht richtig öffnen kannst denen gegenüber. Ja, und ich würde es ja eigentlich gerne. Ich meine, ich würde sie auch gerne so lieb haben und ich würde auch gerne, dass sie eine richtige Familie sind, so wie andere Familien auch. Kennst du eigentlich deine richtigen Eltern? Nein. Nee. Nein. Möchtest du das? Ich bin mir nicht sicher, ich habe Angst davor eigentlich. Und im Moment würde ich es mir auch nicht zutrauen, dass ich das halt schaffen würde. Also was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, Sarah, du hast, das hör ich ja immer wieder, heute übrigens in der Sendung auch schon mal vorhin, du hast schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht, mit Fachleuten. Ja, weißt solche du, das, Arschlöcher. Ja, weißt du, das ist genauso, wie man schlechte Erfahrungen auch mit Ärzten oder mit Lehrern machen kann. Es gibt eben in jedem Beruf solche und solche. Ja. Deswegen darf man jetzt auch nicht nur, weil du einmal schlechte Erfahrungen oder wenn du auch ein paar Mal schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht hast, zu sagen, nee, bringt mir nichts, gehe ich gar nicht mehr hin. Aber ich war schon bei 6 verschiedenen. Ja, egal, dann ist es vielleicht der 7. Ich finde ich bin ganz davon überzeugt, dass du richtig gute Hilfe brauchst von einem fachkundigen Menschen. Und das sind nur in der Regel mal Psychologen oder Psychiater. Das heißt, die schwere Aufgabe ist jetzt, dass man für dich oder dass du jemanden finden musst. Weil alleine schaffst du sagst ja selbst, dass du es nicht alleine schaffst. Ja. Und alleine, und du die Sorge hast, dass du dir wieder irgendetwas antust, wenn nicht bald was geschieht. Ja. Also muss irgendwas geschehen, dass man dir hilft, einen guten Menschen zu finden, zu dem du Vertrauen hast, mit dem du quasi mit dir zusammenarbeiten kannst, dass ihr zusammen über dich arbeitet, mit dir arbeitet. Das ist das Problem. Sind deine Eltern denn im Moment da noch auch, also die würden das unterstützen, die blockieren das nicht, die sind da und sagen, okay, wenn Hilfe nötig ist, wir unterstützen das bei Sarah. Ja, ich denke schon. Also im Moment bin ich ja gar nicht zu Hause. Wo bist du jetzt im Moment? Ich bin bei einem Bekannten also sowas ähnliches. Okay, du musst ja auch nicht, aber deine Eltern wissen, wo du bist im Moment. Oder machen die sich Sorgen? Nein, die wissen, wo ich bin. Aber du hast gerade so gezögert. Wissen sie es doch nicht? Doch. Also ich habe gesagt, eigentlich wollte ich nur eine Woche hier bleiben. Jetzt bin ich aber schon länger hier. Aber ich denke schon, dass sie wissen, dass ich noch hier bin. Ist das ein guter Freund von dir? Eher nicht. Nein. Aber du kannst da wohnen. Ja. Musst du irgendwelche Gegenleistungen erbringen? Musst du mit ihm schlafen? Sarah, jetzt ist diese Sendung gleich zu Ende. Ich bitte dich ganz, ganz herzlich, schnell aufzulegen und wir rufen dich sofort wieder an. Ja, okay. Ja, machen wir. Aber bitte geh auch wieder ans Telefon ran. Wir rufen sofort wieder an. Okay? Ja, okay. Gut. Alles Gute, bis gleich. Tschüss. Okay. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt Tod im Urlaub. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.